Im 21. Jahrhundert konnte man den globalen Waldverlust Jahr für Jahr mit hochauflösenden Satellitenaufnahmen verfolgen. Danach geht die Zerstörung trotz eines wachsenden Bewusstseins für die weltweiten Auswirkungen unvermindert weiter. Zum größten Teil findet die Entwaldung in den Tropen statt. Hier nahm der Verlust in den ersten 10 Jahren des Jahrhunderts jedes Jahr um mehr als 2000 Quadratkilometer zu. Eine Fläche von der Größe der britischen Grafschaft Cheshire. Der globale Rückgang der Waldflächen betraf zu fast einem Drittel tropische Regenwälder wie die des Amazonasbeckens. In den tropischen Trockenwäldern Südamerikas nahm die Waldzerstörung jedes Jahr um 459 Quadratkilometer zu, in den feuchten Laubwäldern in Afrika um 536 Quadratkilometer. Besonders stark beschleunigte sich die Waldzerstörung in der gleichen Zeit in Südostasien. Allein in Indonesien stieg der Waldverlust von 10.000 auf rund 20.000 Quadratkilometer im Jahr, sodass 2010 eine Waldfläche so groß wie Wales vernichtet wurde. Dies macht deutlich, dass die verheerende Waldvernichtung im 21. Jahrhundert die gesamten Tropen betrifft. Wenn wir nichts unternehmen, werden das Amazonasgebiet, das Kongobecken, Westafrika, die Karibik und die südostasiatische Inselwelt manchen Vorhersagen zufolge im Jahr 2100 nur noch die Hälfte ihrer heutigen Waldflächen besitzen. In den tropischen Anden werden zur gleichen Zeit nur noch 26%, in Madagaskar 23%, in den Wäldern an der brasilianischen Atlantikküste 26% und in Neuguinea 18% der heutigen Waldbestände übrig sein. Sorgen bereitet aber nicht nur die vollständige Entwaldung, sondern, wie wir in Kapitel 13 erfahren haben, auch die weniger offenkundige Beeinträchtigung der Wälder, die noch stehen. Wie sich kürzlich in einer Satellitenuntersuchung herausstellte, war die Fläche, die zwischen 1995 und 2017 im Amazonasbecken von Beeinträchtigungen betroffen war, ebenso groß wie die völlig zerstörten Areale. Allein seit 2017 wurden rund 1.036.800 Quadratkilometer der tropischen Wälder im Amazonasgebiet in irgendeiner Form gestört. Eine Fläche viermal so groß wie Großbritannien. Zu den wichtigsten Ursachen der Störungen gehören die Holzgewinnung und der Holztransport. Besonders hoch ist die Quote der selektiven Abholzung zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Guyana mit 13 und Indonesien mit 34 Kubikmetern Holz pro Hektar. Solche Schäden haben allerdings in den einzelnen Regionen der Tropen unterschiedliche Ursachen. In vielen Teilen des tropischen Afrika trägt die Verwendung von Holz als Brennmaterial mit Abstand am stärksten zu den Schäden bei. Noch stärker verändern sich die Wälder durch das Wachstum der tropischen Städte. Dar es Salaam, die Hauptstadt Tansanias, hat wahrscheinlich fast jeder kennengelernt, der schon einmal Safari-Urlaub in Ostafrika gemacht hat. Wie Wissenschaftler hier feststellten, hinterlässt die Nachfrage der Stadt nach Brennstoffen und hochwertigem Bauholz in den umgebenden tropischen Wäldern offenkundige Spuren und das auch noch viele Kilometer von dem Ballungsraum entfernt. Auch in einer untersuchten Region im Südosten Mexikos findet sich das höchste Maß an Waldzerstörung erwartungsgemäß in Gebieten mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Selbst tropische Wälder, die trotz der Tätigkeit der Menschen noch ungeschoren geblieben sind, werden mit einer wachsenden Gegenwart unserer Spezies zurechtkommen müssen.